wir müssen auch schließen. Nur noch eine Bitte an Sie. Wir beschlossen, noch ein bisschen durch die Stadt zu bummeln. Können Sie uns einen Tipp geben? Gehen Sie da über die Brücke. Da kommen Sie zum Stadion und zum Neujungfrauenkloster. Die Gegend da ist malerisch. Es ist sehenswert. Oder Sie können eine Spazierfahrt mit dem Motorschiff machen. Am Kai gibt's viel zu sehen. Die Spazierfahrt lohnt sich. Das mit dem Motorschiff ist eine gute Idee. Recht herzlichen Dank. Ihre Führung und Ihre Ausführungen waren höchst interessant. Kommen Sie gut nach Hause. Viel Spaß!